Und einige, die von Jude herunterkamen, lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasset nach der Sitte Moses, so könnet ihr nicht gerettet werden. Da nun aber Paulus und Barnabas viel mit ihnen zu kämpfen und zu streiten bekamen, beschloss man, dass Paulus und Barnabas und einige andere aus ihrer Mitte zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage. So bekamen sie denn das Geleite der Gemeinde, zogen durch Phönike und Samaria, wo sie von der Bekehrung der Heiden erzählten, und bereiteten den Brüdern insgesamt große Freude. Bei ihrer Ankunft in Jerusalem aber wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten, wie große Dinge Gott mit ihnen getan. Aber einige von der Sekte der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und erklärten, man muss sie beschneiden und anhalten, das Gesetz Moses zu beobachten. Es versammelten sich aber die Apostel und die Ältesten, um über diese Sache zu urteilen. Als aber lebhafter Streit entstand, erhob sich Petrus und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisset, dass vorlängst Gott unter euch meinen Mund erwählte, die Heiden das Wort des Evangeliums hören und gläubig werden zu lassen. Und der herzenskundige Gott gab Zeugnis für sie, indem er ihnen den Heiligen Geist gab so gut wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er durch den Glauben ihre Herzen gereinigt. Nun, was versucht ihr jetzt Gott, den Jüngern ein Joch auf den Nacken zu legen, welches weder unsere Väter noch wir zu tragen vermocht haben? Vielmehr glauben wir durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet zu werden, in gleicher Weise wie auch jene. Es schwieg aber die ganze Versammlung und sie hörten zu, wie Barnabas und Paulus erzählten, was alles für Zeichen und Wunder Gott durch sie bei den Heiden getan. Nachdem sie aber zu Ende waren, nahm Jakobus das Wort und sprach, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Symeon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf bedacht war, seinem Namen ein Volk aus Heiden zu gewinnen. Und damit stimmen die Reden der Propheten, wie geschrieben steht, nach diesem will ich umkehren und wieder aufbauen das verfallene Zelt Davids und seine Trümmer wieder aufbauen und es herstellen, auf dass die übrigen Menschen mögen den Herrn suchen und alle die Völker, bei welchen mein Name verkündet ward, spricht der Herr, der dieses tut. Es weiß der Herr von Ewigkeit, was er tut. Darum bin ich der Ansicht, dass man die, welche von den Heiden her sich zu Gott bekehren, nicht belästige, nur dass man ihnen anbefehle, sich zu enthalten der Befleckungen, der Götzen und der Unzucht und des Erstickten und des Blutes. Denn Moses hat von langen Zeiten her in den Städten seine Verkündiger, wo er in den Synagogen als abbatlich gelesen wird. Hierauf beschlossen die Apostel und die Ältesten mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und nach Antiochia zu schicken mit Paulus und Barnabas, nämlich Judas genannt Barsabbas, und Silas, die zu den Leitenden unter den Brüdern gehörten, indem sie durch ihre Hand ein Schreiben bestellten des Inhaltes, die Apostel und die Ältesten und Brüder entbieten den Brüdern aus den Heiden in Antiochia und Syria und Kilikia ihren Gruß. Nachdem wir gehört, dass einige, die von uns her kamen, euch mit Reden beunruhigt und eure Gemüter beschwert haben, ohne dass sie von uns einen Auftrag hatten, sind wir zusammengetreten und haben den Beschluss gefasst, Männer zu wählen und euch zu schicken mit unseren geliebten Barnabas und Paulus, den Leuten, die ihr Leben daran gesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. So haben wir also abgeordnet Judas und Silas, die mündlich euch dieses ebenfalls bestätigen mögen. Es ist nämlich des Heiligen Geistes und unser Beschluss, euch keine weitere Last aufzulegen, als die folgenden unerlässlichen Dinge, euch zu enthalten des Götzenopfers und des Blutes und des Erstickten und der Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, werdet ihr wohl daran tun. Lebet wohl. So wurden sie denn entlassen und kamen nach Antiochia, und nachdem sie die Gemeinde versammelt, übergaben sie den Brief. Als sie ihn aber gelesen, freuten sie sich über den Zuspruch. Und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermunterten und bestärkten die Brüder mit vielen Reden. Nach einiger Zeit aber wurden sie von den Brüdern in Frieden entlassen zu ihren Absendern. Silas aber entschloss sich, da selbst zu bleiben. Paulus aber und Barnabas hielten sich in Antiochia auf, indem sie neben vielen anderen das Wort des Herrn lehrten und seine frohe Botschaft verkündeten. Nach einigen Tagen aber sagte Paulus zu Barnabas, wir wollen wieder hingehen und nach den Brüdern in allen Städten sehen, in welchen wir das Wort des Herrn verkündet haben, wie es bei ihnen steht. Barnabas aber wollte auch den Johannes genannt Markus mitnehmen. Paulus aber bestand darauf, ihn nicht mitzunehmen, nachdem er von ihnen abgefallen war von Pamphylia weg und sich ihnen nicht angeschlossen hatte zum Werk. Es kam aber zu hitzigem Streit, so dass sie sich voneinander trennten, und Barnabas den Markus zu sich nahm und nach Kypros fuhr. Paulus aber gesellte sich den Silas bei und zog hinaus, der Gnade des Herrn von den Brüdern empfohlen. Er durchzog aber Syria und Kilikia und bestärkte die Gemeinden.